Wir aber können den Kampf gegen alle Dämonen der Tiefe tagtäglich unterstützen, wenn wir überall und gerade in theosophischen, anthroposophischen, sogenannten neugeistlerischen, sogenannten christlichen Vereinen und überall sonst, wo guter Wille sich mit Irreführung mischt, den Standpunkt vertreten, alles Gottwissen, alles Weltwissen, alle Staatskunst, alle Religion, jede Sitte, aller Menschenentwicklung hat ihre größte Blüte im einstigen Germanentum. Wir brauchen nur werden, wie sie waren, rein, natürlich, wissend, willenskräftig, aufopferungsfreudig, bewusst unser Schicksal gestaltend, furchtlos dem Feind in die Zähne fahrend, der uns voneinander trennen will, und nicht nur wir sind gerettet, sondern auch die anderen und die zukünftigen mit uns. So lasst uns tagtäglich die Dämonen der Tiefe bekämpfen. Ein Brief zu vorstehendem Artikel. Sehr geehrter lieber Herr Marby, Sie werden hoffentlich gut in Ihrer neuen Heimat angekommen sein. Auch wir sind wieder gut zurückgekehrt. Um meinem Versprechen treu zu bleiben, habe ich den heutigen Regentag benutzt, um den Gutsbesitzer Herrn Dr. N. in N. zu fragen. Herr Dr. N. bestätigte mir, was ich Ihnen auf dem Weg von M. nach B. andeutungsweise erzählte. Er erzählte mir am Telefon, in seinem abgebrannten Viehstall habe er verschiedentlich beim Vieh Unglück gehabt, ohne dass er einen Grund dafür habe finden können. So sei ihm ein Viehstand ganz besonders aufgefallen. Es sei der geschützteste im Stall gewesen, keine Türe, kein Fenster sei dort gewesen, Gegenzug oder Luftzug sei dort ausgeschlossen. Trotzdem habe er bei dem Vieh, das er dort hinstellte, immer Krankheiten feststellen müssen, wie Kataralfieber und Lungenentzündung. Das Verkalben hat er nicht besonders bestätigt. Er habe einmal einen Artikel über unterirdische Wasseradern und deren Wirkungen gelesen, so sei er darauf aufmerksam geworden, dass wohl in seinem Stall auch eine Wasserader sein könnte. Als nun sein Viehhaus abgebrannt sei, habe er zwei Routengänger hergehen lassen, um ihm einen Bauplatz für seinen neuen Stall ausfindig zu machen, der nicht über eine Wasserader gestellt werden sollte. Diese beiden Routengänger haben nun auch den alten Stall abgesucht und unabhängig voneinander festgestellt, dass unter dem fraglichen Viehstand eine Wasserader mit einer Abkreuzung fließt. Bezüglich des Verkalbens sagte er, da soll in B ein Stall sein, in dem man überhaupt keine Kälber davon bringe. Er konnte mir das Nähere nicht sagen, weil er dies auch nicht direkt erfahren habe. Vielleicht kann ich den Besitzer des Stalles in B ausfindig machen. Er habe auch einmal eine Abhandlung gelesen, in der ausgeführt gewesen sei, dass einer habe nie ordentlich schlafen können und dies auf eine unterirdische Wasserader zurückführe. Unter seiner Bettlade habe der Betreffende den Boden mit einer Gummiplatte abgedeckt. Was für ein Erfolg dabei herausgekommen sei, weiß Dr. N. nicht mehr zu berichten. Unter unserer Wohnung fließen ja auch Wasseradern, so dass ich unsere Krankheiten auch damit in Zusammenhang bringe. Rheumatismus, Katarrh, Nervosität, häufige Erkältungen. Unsere Wohnung ist reine Winterwohnung, so dass auch dies Einfluss hat. Dass der Blitz besonders in Häuser einschlägt, unter denen sich Wasseradern befinden, glaube ich. Denn in den letzten Jahren hat es in einem Hause in der Nähe zweimal eingeschlagen. Der Blitzableiter funktionierte glücklicherweise gut. Weil der ganze Ort auf einer undurchlässigen Lattenschicht steht, also feuchten Grund hat, haben fast alle Gebäudebesitzer durch gemeinsames Vorgehen ihre Gebäulichkeiten mit Blitzschutzanlagen versehen, die die weltbekannte Firma Otto Fötter in Stuttgart seinerzeit einrichtete. Tatsächlich liegt der ganze Ort blitzgefährlich, denn bevor die Blitzschutzanlagen durchgeführt wurden, hat der Blitz des Öfteren sein gefährliches Handwerk hier ausgeführt. Ich hoffe, dass ich Ihnen einigermaßen gedient habe. Ihnen alle recht herzliche Grüße von Haus zu Haus, Ihr NN. Dann weiter als Material noch einiges aus den Nummern 122 bis 123, Juli 1929 der Zeitschrift Der eigene Weg, das ebenfalls die Einwirkung der Tiefenstrahlen auf das Leben und auch die Auslösung sogenannter okkulter Erlebnisse durch die Einwirkung der Tiefenstrahlen zeigt. Wie ein Mensch sich aufladen kann, dafür ein Beispiel. Eine Frau aus dem Volke, lange Witwe, solide, vernünftig, nicht abergläubisch, aber ohne ihr Wissen etwas hellsehend in Stuttgart, bat mich um Erklärung folgenden Erlebnisses. Sie wohnte in Stuttgart in einer Straße, unter der eine starke unterirdische Wasserader fließt. In dieser Straße wohnen eigenartigerweise viele hellsehende Personen, auch viele Magnetopathen, die aber nicht ahnen, warum. Genug. Die Frau wohnte im 4. Stock eines Hauses in dieser Straße. Nebenan im selben Stock wohnte ein älterer Herr. Der Herr war vollkommen gesund. Eines Tages, die Frau war meistens alleine, hatte sie das Gefühl, als wenn jemand vor ihrer Vorplatztüre stehe. Sie geht also zur Tür und will nach der Klinke fassen. Da hört sie deutlich eine Stimme sagen: »Mach nicht auf!« Die Frau hörte diese Stimme zum ersten Male. »Ach was«, sagt sie zu sich, »ich bin doch nicht abergläubisch«, und sie öffnete die Tür. Da hörte sie wieder die Stimme: »Zurück!« Dabei fliegt ihr der Türgriff aus der Hand und die Tür klappt ins Schloss. Die Frau selbst fühlt sich zurückgeworfen. Wie sie aus der Türöffnung ins Treppenhaus geschaut hatte, hatte sie das ganze Treppenhaus, soweit sie sehen konnte, mit schwerem blauen Rauch erfüllt gesehen. Etwa 2 Stunden später war der Arzt beim Nachbar, der den Vormittag auch alleine in seiner Wohnung gewesen war. Er hatte nicht geöffnet, man hatte die Tür erbrochen. Er lag wie tot. Der schnell geholte Arzt bedauerte sein spätes Kommen, Schlaganfall mit Todesfolge. Die Frau frug mich mehrere Male: »Glauben Sie das, was ich Ihnen sage, Herr Marby?« Ich habe immer wieder Ja sagen müssen, denn mir waren ähnliche Vorkommnisse bekannt. Ich habe ihr dann die Sache erklärt, so gut wie ich es konnte, denn es gehören schon einige Kenntnisse vom Wesen der Elektrizität und des Magnetismus hierher, um zum Verständnis zu kommen. Auf die Tiefenstrahlung werden wir eingehend in der Marby-Runenbücherei, wo notwendig, ebenfalls noch zurückkommen. Dennoch muss hier noch einmal betont werden, dass es sich bei der Tiefenstrahlung um eine sogenannte negative Strahlung dreht, eine Strahlung also, die einem stark aufgeladenen negativen Feld entstammt, und eine Strahlung, deren Polarität dieselbe ist wie die des magnetischen Nordpols. Eine solche stark aus dem Erdinneren hervorschießende Strahlung muss natürlich nach Ausgleich strebend jede in der Nähe vorhandenen positiven Werte an sich reißen, eine Erkenntnis, die für uns bei unseren Runenübungen wichtig ist. Aber auch in Hinsicht auf die Wahl des Wohnortes wie des Wohnplatzes eröffnen sich für uns aus den Ergebnissen der Tiefenstrahlforschung wichtige Erkenntnisse. Genauso wie wir unter den Tieren einige antreffen, denen die negative Tiefenstrahlungen ein Lebenselement sind, genauso gibt es auch Menschen, für die, mindestens zeitweise, ein Aufenthalt oder ein Wohnen in negativ durchstrahlten Gegenden günstig sein kann. Andere dagegen können sich dort den Tod holen oder langwierige Krankheit. Alles in allem aber hat die moderne Strahlenforschung auch auf diesem Gebiete nur bestätigen können, was das einfache denkende Volk, dort wo ihm noch nicht das Literatengewäsch der Großstadtatmosphäre blöde Gedankenwege vorschreibt, immer gewusst hat. Und wir werden weiter feststellen können, und das soll ebenfalls noch in der vorliegenden Bücherreihe behandelt werden, dass unsere Vorfahren niemals wichtige Gebäude, Kirchen, Amtshäuser, Herbergen usw. so dorthin stellten, wo eine ungünstige Tiefenstrahlung Unheil angerichtet hätte. Und weiter werden wir sehen, dass die Einweihungsriten und Einweihungshandlungen bei der Inbetriebnahme einer neuen Kirche heute noch einen Versuch darstellen, etwa doch vorhandene ungünstige Tiefenstrahlung, den Teufel also, zu bannen. So begegnen uns überall die unseren Vorfahren geläufigen hohen Erkenntnisse von dem naturgesetzlichen Wege des Lebens, und immer klarer wird uns, wie ihre Führung trotz aller Finsternis dennoch heute, wenn auch anders benannt, am Werke ist. Und wir nur zuzugreifen brauchen, um unser Erbe anzutreten. Aber wir müssen es auch klar und nüchtern erkennen wollen.